Gesucht wird ein Mädchen, 4 Jahre alt, dunkel mit einer roten Propellerschleife und langen goldenen Ohrringen. Es ist nackt und streckt den Bauch vor. Wer das Mädchen gesehen hat, melde sich bitte sofort bei der Strandwache. Die Eisheiligen. Hörspiel aus Texten des gleichnamigen Romans von Helga M. Nowak. Das Wasser ist Reseda-grün, mit Schaum gesprenkelt. Weit draußen ein helles Schiff, ein Leuteschiff, ein Feiertagsschiff. Aus dem unverhofft ein dunkles, betäubendes, himmelschreiendes Heulen hervordringt. Wieder und wieder jagt das Schiff dieses Heulen aus sich heraus. Ich halte mir die Ohren zu und höre es trotzdem. Ich will, dass das Schiff aufhört zu brüllen und herkommt. Meine erste Erinnerung ist das Toben einer Schiffssirene auf der offenen See vor Cuxhaven-Dunen. Noch jahrelang hat kalte Sophie, wenn Besuch kam, erzählt, wie ich verloren ging. Sie hatte mich am Strand ausrufen lassen. Ein Fremder begleitete uns zum Kurkonzerten an den Strand. Karl befand sich in Altheide und kurierte sein Herz. Kalte Sophie hat schwarze, dauerkrause Haare, dunkelbraune Augen. Ihre Lippen sind dünn, besonders die obere. Sie ist nicht schlank, nicht dick und wird von ihren Bekannten als hübsch bezeichnet. Ich finde Karls Schwester Concordia hübscher. Sie hat hellgraue Haare, die sie tagsüber mit Kämmchen hochsteckt. An Feiertagen nimmt sie eine Brennschere und legt das Haar in Wellen. Concordia in einem langen, geblümten Kleid und die Wärme, wenn sie mich ins Bett bringt. Und vorsingt Mai Käfer flieg. Mai Käfer flieg, dein Vater ist im Krieg. Mai Käfer flieg, dein Vater ist im Krieg. Mai Käfer flieg, dein Vater ist im Krieg. Es gibt keine Bananen mehr. Kalte Sophie sagt, das liegt am Krieg. Karl sagt, die Engländer sollten mal eins aufs Haupt kriegen. Aber sonst. Ich bin längst wieder in Berlin. Richtiger in dem Vorort, der am weitesten nach Osten liegt. Aufessen. Aufessen. Der Teller wird leer gegessen bis zum letzten Happen. Kauen, schlucken, na los schon. Sowas habe ich schon einmal erlebt mit meiner Christa, die 6 Stunden an einer Pflaume rumgekaut hat. Das passiert mir nicht nochmal. Ich habe Karl gesagt, dass ich den ausgebrochenen Spinat wieder aufessen musste. Ich bleibe so lange hier sitzen, bis der Teller leer ist. Kalte Sophie hat gesagt, die lügt doch wie gedruckt. Aber sie hat mich nicht geschlagen. Karl trägt mich abends huckepack in mein Zimmer. Karl liest aus dem Zigarettenbilderalbum Deutsche Hausmärchen vor. Karl erzählt vom Kaiser und vom Sedanfest. Karl erzählt vom Ersten Weltkrieg und zeigt mir seine Narben. Karl hat eine Narbe im Genick und eine neben dem Herzen. Karl muss unbedingt die Gänsemarkt vorlesen, die habe ich am liebsten. Karl liest nochmal die Gänsemarkt. Jetzt ist aber Schluss. Dieser infernalische Gestank wieder, schäme mich zu Tode. An keinem einzigen Morgen steht die Göre aus dem Bett auf, ohne dass die Matratze, das Laken, ja sogar das Oberbett klatschnass sind. Die kriegt ab jetzt keinen Tropfen mehr zu trinken beim Abendbrot, nicht einen Schluck mehr. Ab mittags. Und nachts wird sie 2-mal auf den Topf gesetzt. Wenn ich zu Besuch bin, woanders übernachte, passiert es mir nie. Weiß auch gar nicht, wie und wo ich das Zeug trocknen soll. Auf dem Hof etwa, vor aller Nachbarn Augen. Patsch, eine Backpfeife. Zu faul, um nachts aufzustehen. Was? Patsch, eine Kopfnuss. Wenn du noch einmal das Bett nass machst. Peng, peng, rechts und links eine geklebt. Du hast Gemeinheit gegen mich. Verschwinde in deinem Zimmer, verdammte Pissjule. Willst mich vor allen Leuten unmöglich machen. Oh, du Faller, da, da du hangest. Oh, du Jungfrau, Königin, da du gangest. Wenn das deine Mutter wüsste. Bei Concordia kann ich mich wärmen und ausruhen. Sie umarmt mich und setzt mir Malzkaffee in einer bemalten Tasse vor. Bitte, zeig mir das Zigarettenbilderbuch von Afrika und lies vor. Afrika ist für uns vorbei und erledigt. Ach wo, lies doch bitte vor. Die Hereros gehören zu den hochstehenden Bantu-Völkern Südafrikas. Diese ihre Herden über alles liebenden Viehzüchter waren groß auf Concordia und Onkel Egon besitzen ein Reihenhaus in Köpenick. Karl hat vor seiner Heirat bei Concordia gelebt, Kalte Sophie war seine Nachbarin. Als sie heirateten, war Kalte Sophie 30, Karl war 34. Es stellte sich heraus, dass Kalte Sophie keine Kinder kriegen konnte. Und sie nahm ein Pflegekind. Das Mädchen hieß Christa. Tante Mieze sagt, ein Findling ist ein großer Stein, der alleine im Wald oder auf einem Feld liegt, den hat die Eiszeit hinterlassen. Frau Düring ist alt und weiß geheimnisvolle Sätze, die sich auf Pflanzen reimen. Anstatt guten Tag sagt sie, Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Fessel. Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Fessel, Nessel. Concordia hat mir beigebracht, meinen Namen schreiben zu können. Vorerst in kleinen Buchstaben. Ich habe eine Sicherheitsnadel aufgebogen. Ich schreibe überall meinen Namen hin. Ich ritze ihn mit der Nadel in Tische, Stühle, Fensterbretter ein. Alles umsonst, das mühsame Sparen der Anschaffung, alles hinüber. Kein Fensterbrett mehr, kein Küchenmöbel, nicht mal die Kredenz im Wohnzimmer hat sie verschont. Das ist nicht normal, behaupte ich. Das ist reine Zerstörungswut und Gemeinheit. Ich mach da nicht mehr mit. Diesmal kommt mir das Biest nicht ungeschoren davon. Die schreibt irgendwas. Sie sagt, sieh dich an. Sie zwängt mir den Brief in die Manteltasche. Ich will dich nicht mehr sehen. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wohin? Da siehst du es. Dich hat der Esel im Galopp verloren. Sie schiebt mich zur Wohnungstür hinaus. Ich laufe flennend los. Bin fast auf der Höhe von Eberts Tischlerei. Da werde ich am Ärmel zurückgezogen. Willst du wieder mit nach Hause kommen? Ich sage ja, ja. Wirst du ab jetzt artig sein? Fügsam sein? Willig sein? Gehorsam sein? Dankbar sein? Fleißig sein? Ja? Versprichst du mir das, du Findling, du? Ich verspreche, artig zu sein, fügsam zu sein, willig zu sein, gehorsam zu sein, dankbar zu sein, fleißig zu sein. Ich will ab jetzt immer gehorchen. Vergiss es ja nicht, sonst schicke ich dich wirklich weg. Und die Morgenstunden unserer Sonntage. Karl befestigt einen breiten Lederriemen an der Klinke der offenen Küchentür und schärft sein Rasiermesser. Vor und zurück, vor und zurück. Schon kocht das Wasser, mit dem er in einem braunen Bakelitschüsselchen einen Berg Seifenschaum herstellt. Zuerst schmiert er den Rasierpinsel an der Palmolive-Rasierseife dick ein. Dann rührt er mit dem Pinsel rasch und lange in dem Schüsselchen herum, wobei die Seife sich in lockeren Schaum verwandelt. Anschließend geht er eine Serviette um den Hals ins Badezimmer und ich hinterher. Ich rufe, Servus Schneemann, Servus Schneemann. Sein Gesicht ist ein Schneefeld mit einem Krater darin. Der Krater spuckt und lacht. Karl schnippt eine große Seifenwolke in meine Richtung, bupp, und die Wolke fliegt durch die Tür, durch den Korridor und segelt zum Fenster hinaus. Da schwebt sie zwischen den Kastanien, steigt höher und überschützt das Haus hinweg, wo sie sich langsam vermehrt, zusehends mehr und mehr schneeige Wolken gleiten über den Bahndamm und entfernen sich in Richtung Kranichsberge. Diese himmelhochjauchzenden Wolken sind die Morgenstunden unserer Sonntage. Im zweiten Kriegswinter bekomme ich zu Weihnachten einen Schlitten, naturfarben und mit breiten, blitzenden, gewölbten Kufen. Karl sagt, wenn wir den Krieg gewinnen, kaufen wir uns ein Motorboot. Oder sogar ein Haus. Vielleicht drüben in Woltersdorf. Ein Wassergrundstück. Hör auf zu husten, hör auf, Herrgott im Himmel, nochmal hör endlich auf zu husten. Weder erkältet, noch Asthma, noch Bronchitis, nichts, nichts weiter als Theater. Karl, sag du ihr doch mal, sie soll aufhören, die will mich bloß auf die Palme bringen, gleich setzt es was, dass dir der Husten vergeht, aber gründlich. Tja, sagt der Arzt, nachdem er mich vorne und hinten abgehört hat, nichts. Sie ist kerngesund, keine Bronchitis, keinerlei Entzündung, nichts. Ich bin enttäuscht. Kalte Sophie ist enttäuscht. Ich habe den Arzt enttäuscht. Und Sie wissen keinen Rat? Oh doch, sagt er da, schicken Sie Ihre Tochter in die Schule. Es tut ihr nicht gut, den lieben langen Tag zu Hause herumzusetzen. Sie braucht Beschäftigung. Ich hops auf einem Bein durchs Zimmer. Hurra, ich gehe in die Schule. Benimm dich. Und dann, nachdem sie den Arzt zur Tür gebracht hat? Das ist eine ausgezeichnete Idee, dich einschulen zu lassen. Jawohl, in die Schule mit dir. Dort wirst du endlich gehorchen lernen. Ostern. Und auf meiner Schultüte ist ein Mädchen mit einer Schultüte, auf der ein Mädchen mit einer Schultüte zu erkennen ist. Fräulein Mammert sagt, ich heiße Fräulein Mammert und bin eure Klassenlehrerin. Sie ist älter als kalte Sophie und hinkt und ist auf ihren Stock angewiesen. Wir folgen ihr in unser zukünftiges Klassenzimmer, wo sie uns unsere Namen sagen lässt. Lauter. Sie lässt uns aufstehen, lässt uns die rechten Arme heben, richtig ausstrecken, höher und ganz gerade halten, nicht einwinkeln. Lässt uns den deutschen Gruß nachsprechen, lässt uns den deutschen Gruß wiederholen. Das sitzt noch nicht. Verteilt Lese- und Rechenbücher, lässt uns aufstehen, grüßen, entlässt uns. Nicht wie eine Lämmerherde hinausstürzen. Im dritten Kriegswinter schenkten sie mir zu Weihnachten ein paar Schlittschuhe. Solche zum Anschrauben. Ich war nicht mehr von den Schlittschuhen herunterzubringen. Gelernt habe ich gegenüber, auf Inderans Gartenteich. Um diese Zeit fing ich an, wie eine Wahnsinnige meine Fingernägel abzubeißen. Hatte ich sie bis auf die Kuppe runtergefressen, ging ich zu der Haut seitlich der Nägel über. Von dort aus nahm ich mir das Nagelbett vor, bis die Nägel suppig und karminrot umrandet waren. Aber keine Sorge. Kalte Sophie wusste Rat. Man schneidet aus Frottierresten Rechtecke aus, welche die Masse 12 mal 20 cm nicht überschreiten sollen. Diese länglichen Tücher werden zu handgroßen Säckchen zusammengeklappt, die sauber vernäht, eventuell auch mit farbigem, aber kochfestem Baumwollgarn umhäkelt werden können. Kalte Sophie steckte mir beim Zubettgehen meine Hände in je eins der Säckchen, die sie außen herum mit Bindfaden zuschnürte. Allnächtlich meine Fäuste in kleinen Taschen, bis mir die Krallen nachgewachsen sind. Von jetzt an hebe ich sie mir auf. Inge Wassermann kriegt in der Schule die meisten Schläge. Sie hält es nicht aus und verfällt in wilde Tänze. Sie schreit und dreht sich wie ein Kreisel und hat nicht die Kraft, auf Fräulein Mammerts Befehl hin, die Handflächen nach jedem Schlag umzudrehen, damit die Innen- und die Außenseite gleich viel abbekommen. Sie heult in hohen, zitternden Tönen. In den Pausen steht sie allein. Ich hake sie unter und gehe ein Stück mit ihr. Dafür haben die anderen mich tagelang nicht angesprochen. Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen. Concordia empfiehlt mir, Hammer statt Amboss zu sein. Das kapiere ich nicht. Concordia sammelt Goethe-Zitate, die einander widersprechen wie Bauernregeln. Wie ich kalte Sophies Schritte belausche, wenn sie sich durch den Korridor nähert. Langsam, träge, schlurfend, widerwillig. Ist ja die Milch angebrannt? Egal, bei diesem Schritt besteht keine Gefahr. Anders, wenn sie herbeihastet, wie jetzt. Wie kalte Sophie jetzt keuchend den Korridor entlang eilt, da traue ich ihr nicht. Sie ruft mich in die Küche. Auf dem Tisch liegt ein Stapel Schreibhefte. Sie sagt, um richtig zu schreiben, braucht der Mensch Papier. Auf die Schiefertafel geht ja nichts rauf, lächerlich. Sie sagt, hast du von meinem guten Service einen tiefen Teller fallen lassen? Nein, sage ich, nein. Oder beim Abtrocknen irgendwo damit angestoßen? Nein, bestimmt nicht. Sag doch einmal die Wahrheit. Ein einziges Mal. Es passiert dir nichts. Ich will nur wissen, wie der Sprung in den guten Teller gekommen ist. Ich hab den Teller nicht kaputt gemacht. Patsch, krieg ich eine geschoben. Ich war's nicht. Ping, noch eine. Ich war's nicht. Boah, rechts und links, dass es mich schüttelt wie einen Affen auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich beinahe ihre Finger einzeln geküsst. Ich war's nicht. Und ihre Handrücken mit Tränen überschüttet. Ich hab den Teller nicht in zwei gemacht. Als hätte ich kleine Tassen im Kopf voller Wasser. Und du meinst, ich glaube dir. Nein, nicht von hier bis über die Straße glaube ich dir. Und wenn du noch so heulst. Und jetzt setzt du dich hin, nimmst eins der Hefte vor und schreibst eine ganze Seite runter. Ich soll nicht lügen. Immer hintereinander weg. Ich soll nicht lügen. Wer lügt, der stiehlt. Wer stiehlt, der tötet auch. Wer tötet, wird aufgehangen. Ganz verkommen und verdorben sind die Pflanzen am Weg, an den Wegen nach Rüdersdorf. Ihre Adern und Zellen sind durchdrungen von Kalk. Was hier wächst, ist grauhaarig und versteinert, bevor es alt wird oder groß oder verwelkt. Die Pflanzen in Rüdersdorf und seiner Umgebung gehören samt und sonders ins Altersheim. Im vierten Kriegswinter erhielt ich zu Weihnachten ein paar Skier. aber zum Skifahren kam ich kaum. Säubern, trocknen, putzen, wachsen. Außerdem nahmen die Luftangriffe ein solches Ausmaß an, dass ich selten ausgeschlafen war. Jede Nacht in den Keller. Ein Johlen, Kreischen, anschwellend, verklingend, lauter werdend. Ich laufe an Dürings oberem Garten entlang, um die Ecke in die Hübnerstraße hinein. Im Viertel Neuseeland ist ein englischer Flieger abgestürzt. Nichts wie hin. Ein flacher Handwagen, darauf ein uniformierter Mann. Ein Bein mitsamt dem Hosenbein fehlt. Der Mann grunzt, röchelt, stöhnt. Seine Laute mischen sich mit dem Rattern der Wagenräder. Ich tappe in Blut und schreie, sehe, wie der Verwundete die Arme hochreckt. Für einen Moment lang stehen 10 Finger in die Höhe. Einer der Bewacher hebt einen Knüppel und schlägt zu. Es knackt wie im Wald das trockene Geäst unter unseren Füßen. Als ich zu mir komme, befinde ich mich auf dem Bürgersteig vor dem Rathauspark. Eine Frau bringt mich nach Hause. Ich heulte den ganzen Abend lang weiter. Kalte Sophie machte mir ein Lager im Schlafzimmer auf der Besuchsritze zurecht. Karl flößte mir Baldrian-Tropfen ein und summte mir ein Lied nach dem anderen vor. Es half alles nichts. Ich kriegte keine Luft und zerfetzte den Bettbezug. Selbst wenn wir den Krieg gewinnen, kriegen sie mich nicht in die Partei. Mich nicht. Eher lerne ich Auto fahren. Du mit deinen Herzattacken und dann Auto fahren. Ich denke, wir schaffen uns ein Motorboot an. Vielleicht nichts von beiden. Noch haben wir den Krieg nicht gewonnen. Karl ist wieder krank. Er muss für mindestens ein halbes Jahr in der Charité bleiben. Sonntags fahre ich nur mit Kalte Sophie Karl besuchen. Anschließend gehen wir ins Café. Es macht Spaß, mit Kalte Sophie ins Café zu gehen. Sie lächelt dabei. Der Geiger kommt immer wieder an unseren Tisch. Er sagt zu Kalte Sophie, schöne Frau. Zigeunerbaron? Und sie nennt ihn im Scherz Zigeunerbaron. Sie hört nicht auf zu lächeln. Von jetzt an gehen wir jeden Sonntag hier Kaffee trinken. Kalte Sophie hat es eilig mit dem Abendbrot und läuft ins Schlafzimmer, ohne abzuräumen. Sie holt ihr gutes Blaues aus dem Schrank, ihr Ball- und Theaterkleid. Lang wie ein Nachthemd, ein fließender Strom aus Blau, blauem Crepe-Satin, innen ganz und gar mit hellblauer Seide gefüttert, das schimmert und schillert nur so. Sie holt ein Korsett hervor, lässt mich an den Bändern ziehen, fester, zieht den Bauch ein und hebt mit den Händen den Busen hoch, dass er richtig in den Körbchen liegt, fester, und zieht vorsichtig das Kleid an. Voller Bewunderung verfolge ich jede Bewegung, ganz versunken in den Traum von Blau. Ich frage, willst du weg? Bloß mal sehen, ob es noch passt. Ich sage, sieht schön aus. Und der Neid reißt mich fast mitten in zwei. Concordia ist ausgebombt. Jede Nacht im Westen ein Feuerschein. Berlin brennt. Jetzt hat der Krieg die Vororte erreicht. Die Nacht vor Heiligabend zusammengekauert im Keller. Ich bete und bete und bete. Ich bitte den Herrgott, niemanden von Bomben treffen zu lassen. Nie würde ich wagen, für mich allein zu beten. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mir geneigter ist, wenn ich auch für die anderen bitte. Dann plötzlich Tagesalarm. Explosionen, Detonationen, berstende Mauern, das Pfeifen der niederfallenden Bomben. Wir hocken zusammengekrümpelt und übereinander, dann hoch und rauf, ob's brennt. 20 Minuten länger hat das Ganze nicht gedauert. Dürings Schuppen brennt. Er ist voller Kohle und Kaninchen. Schützens, Inderanz und wir haben nichts abgekriegt. Sonst brennt, soweit wir sehen, jedes Haus. Die Straße ist voller Menschen, die heulen, schreien, kreischen, jammern. Und mitten in das Gequietsche hinein die alte Frau Düring. Rettet meine Kaninchen, die Kaninchen, helft ihnen doch. An der Ecke liegt ein totes Pferd. Es war das Pferd von Bolles Milchwagen. Und das da unter der Decke? Kann nur der Milchmann selber sein. Immortelle, es ist besser, dass ich mich verstelle. Aus meiner Klasse hat es eine Menge Kinder auf dem Heimweg erwischt, aus der Luft erschossen. Immortelle, Immortelle, dass ich mich verstelle. Es ist besser, dass ich mich verstelle. Diesmal ist Kalte Sophie durchgedreht und keine Woche drauf sind wir evakuiert. In ein Dorf direkt an der Oder. Unsere Wirtin, Frau Seemann, hat 2 Söhne und die sind jünger als ich. Wir sitzen um den Küchentisch und essen Pellkartoffeln. Frau Seemann steht derweil schwatzend mit ihrer Nachbarin am Herd. Plötzlich deutet die auf mich und fragt, ist sie das? Frau Seemann nickt mir beifällig zu und sagt, ja, ist aber nicht ihr eigenes, ist ein angenommenes. Als kalte Sophie nach Hause kommt, frage ich, was ist ein angenommenes? Sie sagt, wie kommst du denn darauf? Sie sagt, was, das sagt in deiner Gegenwart? Sie sagt, die kann dich nicht gemeint haben. Sie sagt, du gehst nicht mehr in die Küche, die essen ja noch mit den Fingern. Am späten Abend, ich lag schon im Bett, haben sie in der Küche einen himmelschreienden Krach veranstaltet. Kalte Sophie hat dann gegen unsere Wirtin einen Prozess angestrengt, der erst im Spätherbst und mit einem Vergleich endete. Aber wir blieben im Dorf. Als kalte Sophie wieder mal in Berlin ist, tobe ich mit dem Mädchen aus meiner Klasse durchs Zimmer. Erst mal Zöpfe auf, dann rein ins gute Blaue. Wie sieht die denn aus? Ein Nachtgespenst, ein süßes Nachtgespenst. Los, tanzen, mach Musik. Metzing, ihr Armleuchter. Das Kleid verwickelt sich. Bläht sich, bauscht sich. Rock hoch, der schleift. Höher. Au, ritsch, mein Kleid, mein Kleid. Schrei doch nicht so. Los, auf, alle raus. Parademarsch, Parademarsch. Das ist nicht so schnell, verwegen die Jagd. Ein paar Tage danach empfing mich kalte Sophie nach der Schule mit zwei frischen grünen Weidenruten in der Hand. Wann, frage ich, hast du mein Kleid versaut? Wann? Und bei jedem Wann zischten mir die Ruten um die Beine. Wann? Als du in Berlin warst. Als ich in Berlin war? Da hast du mit deinen Dreckfingern meine Sachen durchwühlt. Was? Ich habe ja bloß die Rosinen und die letzten Vorräte weggefressen. Was? Sie hatte mich längst an die Stubenwand getrieben und bei jedem Was zog sie mir die Ruten über. Die Pfiffen legten sich um meine Beine und rissen die Waden, die Kniekehlen, die Schenkel auf. Hergucken, sage ich, ist nicht der halbe Rock mit Erde verkrustet? Wie? Ist der Saum nicht ab? Wie? Und zerfasert und zerfetzt? Wie? Bei irgendeinem Wie entfernte sich die Wand und ich knickte langsam ein und fiel hin. Ich liege im Bett und kann mich nicht rühren und die weicht nicht von meiner Bettkante mit ihren feuchten Umschlägen. Im Augenblick kann ich kalte Sophie um Finger wickeln und ich sag, noch ein Gedicht soll sie vorlesen, wie Concordia. Und die tischt mir eine Geschichte auf. Da schneidet einer seiner Mutter das Herz raus, bloß weil seine blöde Braut es so will und schleppt's durch den Wald. Und dann ungefähr so. Und als im blutroten Mondesbrand ihn zur Stelle begräbt überschollener Sand, hingefallen ist er, der Nieselprim. Da fängt das Mutterherz zu weinen an. Mein Sohn, hast du dir wehgetan. Mit so einem Quatsch stiehlt sie mir die Zeit. In allem, was sie vorliest, kommt eine Mutter drin vor. Wenn ich mir was vorstelle, muss ich heulen. Wenn ich mich an was erinnere, muss ich heulen. Wenn ich ein Märchen höre, muss ich heulen. Wenn ich was Wahres höre, muss ich heulen. Wenn ein anderer heult, muss ich auch heulen. Wenn mich einer beim Heulen überrascht, heul ich erst recht. Wenn ich mir was vorstelle, muss ich heulen. Wenn ich mich an was erinnere, muss ich heulen. Wenn ich Märchen höre, muss ich heulen, heulen. Wenn ich was Wahres höre, muss ich heulen. Wenn ein anderer heult, muss ich auch heulen, heulen. Als ich wieder aufstehen konnte, war Karl wieder da. Den letzten Kriegswinter verbrachten wir an der Oder. In einer kalten, schneehellen Januarnacht bin ich dann mit Karl und kalte Sophie Richtung Norden gegangen. Im Morgengrauen sind wir in Frankfurt in einen überfüllten Güterzug nach Berlin gestiegen. Beim Halt auf freier Strecke werden tote Säuglinge hinausgereicht. Zu Hause halte ich vor dem Spiegel in meinem Zimmer eine Rede an den Führer, dass wir den Russen Beine machen werden, und zwar ein bisschen plötzlich. Na, warte, wenn die Russen kommen. Die nageln uns alle mit der Zunge an den Küchentisch oder sie legen uns nebeneinander auf die Straße und fahren mit Panzern über uns rüber. Pass bloß auf! Der Hauswirt klopft kurz und sagt, sie kommen. In der Nähe heult und pfeift eine Stalinorgel. Stille. Einzelne Schüsse. Nicht zu glauben, da sind sie. Bei Kartoffelschütze an der Hausecke stehen zwei. Ihre Uniformen sind graubraun wie Erde, sie halten Maschinenpistolen in den Händen. Wir stehen im Kellergang und halten die Arme hoch. Sie wühlten alles durch. Später dann überall Einquartierung. Und sofort hatten die Russen zur leichten Ein- und Ausfahrt die Gartenzäune bei Inderan und Düring niedergelegt. einfach die Grenze zwischen Straße und Garten niederzuwalzen. Das ist ja der Kommunismus. Ende April und zum ersten Mal alles offen. Pausenlos Hufschläge auf dem Kopfsteinpflaster und Wagenrollen, Gebrüll, Gelächter, Gegröle, Getanze, Lärm und Gelage und Rauch und beißende Gerüche einer Art Freiheit kommt hoch. Ganz vergessen und entrückt sind die Befehlshaber unserer Kindheit. April und Mai, ein Getümmel unter den blühenden Kastanien in unserer Straße, das kein Ende nehmen soll. So viel Luft ist in allen Bälgern, dass sie sogar die Ziehharmonika auf unserem Hof nicht mehr zusammenkriegen. Das Grundstück unterhalb Dürings Garten hatte sich in eine wilde Wiese verwandelt. Nun weideten die Russen dort ihre Pferde. Sie hatten einen 13-jährigen Jungen als Hütejungen angestellt. Siegfried Konradi. Ich hatte mich dermaßen in ihn verknallt, dass ich krank wurde vor Bauchschmerzen, wenn ich bloß an ihn dachte. Siegfried rauchte mit den Russen selbstgedrehte. Siegfried hatte braune Augen und schwarze Haare. Siegfried trug 3 Pullover, auch bei Sonne. Siegfried schwitzte immer. Siegfried fiel vom Pferd und weinte nicht. Siegfried sprach wenig, eigentlich gar nicht. Ich habe mich mit solcher Ausdauer und Zähigkeit und Hingabe an ihn gehängt, bis er mir wortlos natürlich erlaubte, mit ihm die Pferde zu hüten. Aber dann hatten die Russen die Pferde zum Flakensee getrieben und Siegfried Konradi ließ sich nicht mehr sehen. Ich habe gehört, im Oktober fängt die Schule wieder an. Lehrer Bonhoff, jetzt Bürgermeister, macht Hoffnung auf bessere Zeiten und hält Reden vor der Rathausbaracke an ein Dutzend Passanten. Eigentlich gehört er ins Krankenhaus nach 4 Jahren Lager. Gottlob kommen die Kinder von der Straße runter. Die verwildern sonst. Geduldig nennt Lehrer Bonhoff den Zusammenbruch Aufbruch. Erst gesessen und dann mit den Russen unter einer Decke. Er bettelt in der Kommandantur um beschlagnahmte Vorräte. Armes Deutschland. Wo viele sich ducken, macht er sich armes, nützlich. Armes Deutschland. Und zieht halb froh wir haben ja nichts mehr zu die verdienen. Karre aus dem Dreck. Die Schule fängt wieder an und Angst zum Gott erbarm. Dass du mir nicht aus Versehen Heil Hitler sagst zu den Lehrern. Lehrer Bonhoff, der Bürgermeister, stellt uns den neuen Schulleiter vor. Und das ist er selber. Der große, magere Mann lächelt. Kein die Augen rechts, kein Stell gestanden, kein rechter Arm hoch. Dann schreit er, ab heute wird in der Schule kein Kind mehr geschlagen. Das ist Gesetz. Stille. Dann Gebrüll, ein solch hemmungsloses Gebrüll, wie ich es später nie wieder gehört habe. Wir sind noch auf dem Schulhof, da tritt ein Mädchen auf mich zu. Sie sagt, hey, kennst du mich nicht mehr? Sie sagt, ich heiße Sieglinde Konradi. Erinnerst du dich nicht, wie wir die Pferde in die Gärten gejagt haben? Ich drehe mich um und laufe weg. Ihre Eltern hatten sie verkleidet wegen der Vergewaltigung. Ich habe nie mehr mit ihr geredet. Die ersten Nachkriegsweihnachten standen vor der Tür, aber Lehrer Bonhoff übte mit uns für den 1. Mai. Die Tage sind kurz und selten klar und immer Stromsperre. Lehrer Bonhoff dirigiert in der Dämmerung mit schmalen Fingern Brüder zur Sonne, zur Freiheit und nochmal von vorn. Auf zum letzten Gefecht und nochmal von vorn. Mit uns zieht die neue Zeit. In meiner Erinnerung verbindet sich jener Winter ohne Licht mit großer Helligkeit. Lehrer Bonhoff hatte Zettel verteilt zum Mitnehmen. Die neue demokratische Schule gibt jedem, ohne Unterschied des Besitzes, des Glaubens oder seiner Abstammung, da werden wir auch nicht sagen, die seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende vollwertige Ausbildung jetzt bestimmen wohl die Kinder, was und erzieht die Jugend im Geiste echter Demokratie zu wahrer Humanität. Demokratie in der Schule. Der Zettel fliegt zerknüllt in den Kohlenkasten. Am nächsten Tag hole ich mir einen neuen. Karl verließ jetzt morgens mit leerem Rucksack das Haus. Er war zur Demontage der Kugellagerwerke eingesetzt und kehrte abends mit einem Packen unbedrucktem Landkartenmaterial heim, eine Art Wachstuch. Das verarbeiteten wir zu Hause zu Kleider- und Wäschestoff. Jeden Tag stand ich in der Waschküche. Die großen Wachstuchstücke wurden lange geklopft, dann in den Waschkessel gepresst und gekocht, gekocht und gekocht. Meine Arme überzog eine klebrige Schicht, die ich abends mit Messer und Bimsstein abschabte. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Und in Berlin, die Firma ist hin. Karl ging es bald wieder schlecht. Er war zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin raus. Raus aus allem. Er weinte und schrie. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Die Lunge offen, die Beine offen. Er kam für Monate in die Lungenheilstätte. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Jetzt liegt er zum wievielten Mal auf Leben und Tod. Und ich soll hier alles allein durchziehen. Wozu geheiratet, wofür bestraft, die ganze Ehe für was? Mit dem Mann habe ich mir was aufgehalst und mit dem Kind erst recht. Aber es muss ja unbedingt ein Kind ins Haus. Was zur Freude seines Herzens. Herzkrank ist er. Und das Kind ist auch missraten. Von Freude keine Spur. Säulende Elend könnte ich kriegen. Und schon hatte Kalte Sophie eine neue Aufgabe für mich. Streck mal die linke Hand vor. Den Faden zwischen vierten und fünften Finger, dann unter häkeln, dem vierten und sitzen, dritten durch. Sitzen, sitzen und häkeln jeden halt Tag. Halt den Häkelhaken mit der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Jetzt den Faden aufholen, durchziehen. Irgendwann wird ein Blitz heruntersausen und direkt zum Fenster hereinfahren und Kalte Sophie mitten in zwei sägen. Und niemand wird überleben, außer mir. So satt, wie ich die Heimarbeit scheiße habe, habe ich noch nie eine Scheiße satt gehabt. Und wenn das nicht aufhört, werde ich mir den Häkelhaken direkt zur Nase hereinjagen und rauf in die Stirn und werde mir den Bregen aus dem Kopf ziehen und werde wissen, ob ich schon verrückt geworden bin. Oder ich werde überhaupt nichts mehr wissen und denken und fühlen, vor allen Dingen aber werde ich nicht mehr häkeln. Du voller da, da du hangest. O du Jungfrau Königin, da du gangest. Wenn das deine Mutter wüsste. Im Winter muss ich dann mit Kalte Sophie raus in den Wald Holz holen. Eine Saukälte draußen und drin, die Schneedecke ist verharscht. Ich kann fast nicht mehr gehen. Kalte Sophie hat die Spitzen aus meinen alten Skistiefeln herausgesägt mit einem Fuchsschwanz. Trotzdem sind mir nicht die Zehen erfroren, sondern die Hacken. Januar, Februar, März, 3 Monate im Bett und der Winter nimmt kein Ende. Meine Hacken sind blau bis schwarz und angeschwollen. Sie jucken, beißen, fressen und werden immer dicker. Und täglich untersucht Kalte Sophie meine Beine, ob sich rote Striche zeigen. Blutvergiftung wäre das Ende. Wenigstens kann ich jetzt lesen. Chelkasch. Die Nacht war finster. Am Himmel schwebten schwere Schichten zottiger Wolken. Und das Meer war ruhig, schwarz und dick wie Öl. In solchen Sätzen könnte ich drin liegen bleiben. Concordia hat mir Balladen mitgebracht. Ich schreibe auch selber Balladen. Wenn die Zeilen sich hinten reimen, schreibt es sich manchmal von ganz alleine. Wenn ich mit Sicherheit mal ein paar Stunden allein blieb, machte ich mich daran, unser Buffet zu durchsuchen. Im linken Teil stieß ich auf einen Schnellhefter. Auf dem Deckel mein Name und das Wort Ahnenpass. Urkunden und Dokumente, nie gelesene, unverständliche Wörter. Ich begriff nur, dass ich adoptiert worden bin. Dass meine richtige Mutter auf alle Rechte verzichtet hatte. Dass sie nicht verheiratet gewesen ist. Und mein richtiger Vater seit 9 Jahren tot war. Freitot. Meine richtige Mutter ist 1904 geboren. Meine richtige Mutter war 30, als ich zur Welt kam. Meine richtige Mutter ist Innenarchitektin. Meine richtige Mutter ist ausführlich im Ahnenpass enthalten. In der Kredenz habe ich einen Stapel Fotografien gefunden. Auf jedem Foto dasselbe Mädchen. Die hellen Haare, die Propellerschleife mitten auf dem Kopf, das könnte ich sein. Auf den Rückseiten der Bilder steht Christa. Ich zeige Concordia die Fotos mit Christa. Sie hatten vor dir schon mal ein Kind angenommen und das war die Christa. Sie war schwer krank und ist gestorben. Das ist fast 20 Jahre her. Sie war auch nicht adoptiert, sondern ein Pflegekind. Sie war 3 Jahre bei Karl und Sophia und ist dann wieder ins Heim gekommen. Aber wieso war sie wieder im Heim, frage ich. Das erzähle ich dir später. Ich finde das beschissen und gemein von ihr, mir nicht richtig zu antworten. Concordia sagt streng, ich soll Geduld lernen. So wie ich auch mit dir Geduld habe. Und das weiß ich von Katharina. kalte Sophies jüngerer Schwester, mit der sie nicht mehr spricht. Christa hatte eine Halskrankheit und konnte nicht schlucken. Christa war seelisch gestört. Christa hat Schläge gekriegt, wenn sie nicht gegessen hat. Christa ist ins Heim zurückgekommen, weil eine Nachbarin kalte Sophie verklagt hat. Christa ist gestorben, nachdem sie wieder ein Jahr im Heim gewesen war. Christa hat überhaupt nichts mehr gegessen am Ende. Meine Schwester, das eigene Kind gegen mich aufhetzen. Christa wollte einfach nicht essen, die war bockig bis dort hinaus. Im Sommer waren dann Zigeuner da. Zerlumpt wie wir, hungrig wie wir, saßen die Kinder oben auf dem Wagen und ließen die Beine in die Sonne hängen. Ein Zigeunermädchen war strohblond, geklaut natürlich. Mensch, hätten die mich doch geklaut. Den ganzen Tag barfuß gehen und mit denselben Füßen ins Bett, der Ärmel von deinem Kleid halb rausgerissen, die Zöpfe sind schon verfilzt, sieh dich mal im Spiegel an und sag mir, ob du sowas Hässliches schon gesehen hast. Sag mir das, ich gehe keinen Schritt mehr mit dir über die Straße. Ich schäme mich, so verlottert siehst du. Wie abhauen, wie ausrücken, wie durchbrennen. Ich will hier weg, ich mach mich auf den Weg, auf meinen eigenen Weg, darauf kann sie Gift nehmen. Und sie wird Gift nehmen, und wenn ich nachhelfe. Lösen sich die Gifttabletten, in denen beide dauernd ihre offenen Beine waschen, in klarem Wasser auf, dann lösen sie sich auch im Kamillentee. Schön bitter, schmeckt man nicht gleich raus. Ich stelle mir vor, wie sie trinkt und stöhnt unter den Tisch rutscht und wie ich rausrenne, für immer wegrenne. Ich muss einen Abend aussuchen, an dem Karl etwas vorhat. Doch Karl hat nie was vor. Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Fessel. Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Nessel, schmerzhaft drückt mich deine Fessel, Nessel. Vor Weihnachten hatte ich in diesem Jahr einen Baum besorgt. Also geklaut. Eine Silbertanne vom Friedhof von Schröders Familiengrab. Zu Hause schleppte ich ihn auf die Veranda und behauptete, ich hätte ihn von einem verwilderten Ruinengrundstück geholt. Als ich am nächsten Tag aus der Schule komme, steht neben kalte Sophie Frau Schröder aus der Bismarckstraße. Sie hält meine Silbertanne in der Hand. Kalte Sophie schwingt den Knüppel, drischt auf mich ein, bis ich am Boden liege und schreie. Bis Frau Schröder sagt, lassen Sie es gut sein, das wird sie sich merken. Den Baum nimmt sie mit. Für Weihnachten. Kalte Sophie brüstet sich mit ihrer Ehrlichkeit. Arschoffen. Nie hätte jemand in unsere Veranda geschaut. Wie stehe ich denn da vor den Leuten? Mit so einer gotteslästerlichen Teufelsbrut, die nicht mal letzte Ruhe respektiert. Einer von uns beiden muss gehen. Wie stehe ich da? Wenn ich sie, dann nicht. So verzweifelt wie ich, so aufgeschmissen ist kein Mensch wie ich. Sie würde schon bereuen, wenn sie sich Tränen überströmt über meinen Sarg beugte. Damit du es weißt, du bist nicht mein Kind. Und du bist es die ganzen 12 Jahre auch nicht geworden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ging ich mit meinem Pfefferminztee ins kalte Wohnzimmer, holte das in Zeitungspapier eingewickelte Pulver aus meinem Versteck in der Kommode und schüttete das ziegelrote Gift in meine Tasse. Schöne Bescherung, sagte kalte Sophie, als ich wieder zu mir kam. Hier sollte man mal den Kopf aufmeißeln. Was du dir dabei gedacht hast, würde ich auch gerne wissen. Es ist eine Sünde, sich selber umzubringen. Hör bloß auf mit diesen blutigen Geschichten, sagte Tante Mieze, und las mir Heiligenlegenden vor. Die Eisheiligen schienen mir besonders vertraut. Ich lebte noch. Und nichts hatte sich geändert. Geduld, sagte Concordia. Geduld. Lerne warten. Du hast Zeit. Nichts über den Zaun brechen. Geduld. Ich habe niemand, der mich leiden kann. Bin ich niemand? Ja, wie lange noch? Ich bin immer für dich da. Du bist doch gleich 70. Das sagt gar nichts. Die alte Frau Düring sagt statt guten Tag, Möhrenheide, tu mir nichts zu leide. Was ist nun das Neue an unserer Zeit? Die Bodenreform. Lehrer Bonhoff erklärt und schwärmt und macht uns mit dem zukünftigen, freien, selbstbewussten deutschen Bauern bekannt. Karl sagt, alles gelogen. Alles gelogen. Die Bauern wollen gar nicht das Land, das ihnen nicht gehört. Die werden es nie lernen, als selbstständige Bauern eine vernünftige Ernte beizubringen. Außerdem werden sie es ihnen über kurz oder lang wieder wegnehmen und Kolchosen draus machen, wie in Russland. Glaube ich nicht, sage ich. Die Bauern kriegen ja das Land nicht von den Russen, sie nehmen es sich selber. Und dann geben sie es auch nicht wieder her. So ein Stuss. Wer erzählt euch denn sowas? Tatsache ist, dass kalte Sophie drei Paar Schuhe hat und ich gar keine. Wenn es das ist, was ihr in der Schule lernt, den eigenen Eltern wegnehmen zu wollen, was sie haben, na, armes Deutschland. Gerade waren die großen Ferien in Sicht. Da hieß es, Lehrer Bonhoff fliegt raus. Er stand vor uns in der Aula und sagte, ich bin alt und krank. Und obwohl es stimmte, hat er uns belogen. Seit Kriegsende hatten unsere Eltern behauptet, Lehrer Bonhoff würde uns verderben. Jetzt beklagten sie seinen Abgang. Er wäre Sozialdemokrat geblieben, trotz der Einheitspartei. Er ist kein Kommunist gewesen, nur deshalb wird er rausgeworfen. Lehrer Bonhoff hatte die Prügel abgeschafft. Wir konnten Beschwerden vorbringen und wurden weder abgewiesen noch bevormundet. Nun stand er vor uns und wischte sich nicht mal die Tränen aus dem Gesicht. Irgendwer hatte uns betrogen, aber wer? An der Rathausbaracke hängt ein Transparent mit der Losung: Die Freundschaft mit der Sowjetunion sichert den Frieden und fördert die Einheit unseres Landes. Bei Regen läuft die Schrift über das rote Tuch. Das ist wieder das Gefühl, dass es mich gar nicht gibt. Aus dir wird nie was. Ich existiere nicht. Mit 14 sind wir früher in die Lehre gegangen. Ich bin nicht wirklich am Leben. Ich bin eine, die ich mir nur vorstelle. Da war nichts mit dauernd Bücher lesen. Ich beobachte, wie sie etwas beobachtet. Da ist es fleißig sein und dienen lernen. Ich beobachte mich, wie ich etwas beobachte, wobei ich mich selber aus beobachte. Dir wird nie was. Wenn du dich nicht endlich für was Vernünftiges interessierst, wirst du eines Tages Straßenkehrer. Einmal, ein einziges Mal möchte ich in deinen Kopf reinschauen. Ich gehe unter, ich gehe ein, ich sterbe, ich komme um, ich kratze ab, ich gebe den Geist auf, ich falle dem Tod anheim, ich krepiere, ich beiße ins Gras, ich verschwinde, ich verrecke, ich mache mich kalt. Weil ihr immer wissen wollt, wie es in meinem Kopf aussieht. Und ich es auch wissen möchte, aber schon weiß, wie viel Schlechtigkeit in meinem Kopf ist, möchte ich lieber sterben. Weil ihr mich sowieso nicht haben wollt. Und keiner mich haben will, weil ich böse bin und hinterlistig und undankbar und rein wahnsinnig und ins Irrenhaus gehöre. Weil mit mir nicht zu reden ist, weder im Guten noch im Bösen, will ich nicht mehr leben und lieber tot sein für immer. Im Laufe des letzten halben Jahres habe ich unserer Untermieterin 10 Schlaftabletten gestohlen. Die nehme ich jetzt ein, alle auf einmal. Plötzlich komme ich in der Badewanne zu mir. Ich lebe. Karin Becker kam aus Güstrow. Ihr Vater war ein Kollege aus Karls ehemaliger Firma. Sie war 2 Jahre älter als ich. Seit einem halben Jahr war Karin in der FDJ. Sie blieb eine Woche bei uns. Wir redeten Nacht für Nacht. Die einzige Freiheit, die wir uns nehmen müssen, sagte sie, ist der Kampf für die Befreiung der mit den werktätigen Bauern verbündeten Arbeiterklasse. Oder willst du ewig so alleine rumhocken, über deinen alten bürgerlichen Schwarten brüten? Das ist sie ja, die Sackgasse des Individualismus. Raus da, sagte sie, und sich organisieren. Einer für alle, alle für einen. Ich verstehe meinen Freund Werner nicht. Damals war er in der Partei, jetzt ist er wieder in der Partei und seine Tochter ist schon richtig bolschewisiert. Aber mit 15 noch ins Bett zu machen, eine Schande. Wenn ich das jemandem erzählen würde. Tust du ja oft genug. Hast du bis jetzt noch keine Gelegenheit ausgelassen. Kein Wort kann man sagen, ohne dass diese Dreckschleuder mir widerspricht. Ich greife noch zum Strick. Ja, hier hänge ich mich auf, am Fensterkreuz vom Wohnzimmer, dass es die ganze Straße sieht. Die werden sich freuen. Du Hinterfotziger, Betrügerischer, Scheinheiliger, maßlos Frecher, Niederträchtiger, Rachsüchtiger, aus dem Bauch einer Hure gekrochener Wechselbalg, du. Warum ist von allen Müttern gerade diese meine? Wo wir doch wie zwei feindliche Soldaten aufeinander stoßen und uns zerschmettern und dann für immer auseinander fliehen. Wie Schlangen in der Grube laufen mir meine Träume hinterher und mein Gehirn ist voll mit furchtbaren Plänen. Meiner Freundin Lydia lese ich dieses Gedicht von mir vor. Lydia sagt, das kenne ich doch irgendwoher. Ich hab's, Schiller, Don Carlos. Ich sage, ich zeig dir nie mehr was. Ab jetzt schreibe ich nur noch für mich selber. Das graue Haus, in dem ich geboren bin, ist immer noch ein Kinderheim. Ich bekomme heraus, dass 1935 eine Frau Schwarz Heimleiterin war, die jetzt im Köpenicker Jugendamt arbeitet. Selbst wenn ich die Adresse deiner Mutter hätte, ich dürfte sie dir auf keinen Fall geben, sagt Frau Schwarz. Du bist das Kind deiner Adoptiveltern, mit allen Rechten und Pflichten. Ich sage, auf diese Rechte und Pflichten pfeife ich. Ich muss weg von zu Hause, und zwar für immer. Weshalb willst du unbedingt weg? Sie hasst mich. Wer hasst dich? Na, kalte Sophie. Wer ist kalte Sophie? Sie hat am 15. Mai Geburtstag. Das verstehe ich nicht. Kalte Sophie ist die letzte Eisheilige, 15. Mai. Frau Schwarz sagt, schreib deinen Fall auf, mit Begründung. Und mit Karl kann ich inzwischen gar nichts mehr reden. Und jetzt entlassen Sie sogar die altbewährten Polizisten, die erfahrenen Lehrer, die studierten Agronomen. Wer schon vor 45 dabei war, ist sowieso ein Verbrecher. Du würdest uns wohl am liebsten alle entlassen. Eltern, Großeltern, einfach alle. Ja, alle. Ihr habt alle Schuld. Und all die Entlassenen, wovon sollen die leben? Die hauen ja sowieso nach dem Westen ab. Gottlob ist ihnen diese Möglichkeit noch geblieben. Bloß die 150.000 jedes Jahr, das sind beileibe nicht nur Alte. Die sind von ihren Eltern aufgehetzt worden. Aha. Aber du bist nicht aufgehetzt. Du willst das alles von dir aus. Mich verführt niemand. Was ich ab jetzt mache, will ich auch selber. Und nicht allein, sondern mit anderen zusammen. Wir werden ein Land aufbauen, das euch die Augen übergehen. Dir ist nicht mehr zu helfen. Und mit einer Kommunistin rede ich nicht länger. Draußen fällt dicker, nasser Schnee. Es ist nun schon über ein Jahr her, liebe Karin, dass du uns besucht hast. Aber erst gestern konnte ich mich endgültig dazu durchringen, meinen Antrag für die FDJ zu stellen. Denn ich möchte nicht länger abseits stehen. Zu Hause muss ich das leider verschweigen. Ich habe nicht den Mut, es Karl zu erzählen. In die FDJ zu gehen, ist das Schlimmste, was ich ihm antun konnte. In die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft bin ich ebenfalls eingetreten. Wenn du zu den Weltfestspielen fährst, treffen wir uns in Berlin. Am 1. Mai habe ich dann zum ersten Mal heimlich mein funkelnagelneues FDJ-Hemd angezogen. Wo willst du denn hin? Was hast du denn da an? Ein Hemd. Einfach ein blaues Hemd. Das ist doch nicht einfach ein blaues Hemd. Du wagst es, in diesem Hause, hier vor meinen Augen, in einem FDJ-Hemd aufzukreuzen. Karl schlug mich mit der Faust ins Gesicht und schlug und schlug. Gerade er hatte mich früher nie geschlagen. Kommunistenschwein! Jetzt schrie er dauernd Kommunistenschwein. Kommunistenschwein! Und als mir das Blut aus der Nase aufs Hemd tropfte, lachte er. Da, siehst du, Rot steht dir noch besser als Blau. Anfang Mai wurde ich von meiner FDJ-Grundeinheit für einen Lehrgang vorgeschlagen. Er sollte uns auf unsere Aufgabe als Gruppenleiter bei den Weltfestspielen vorbereiten. Karl und kalte Sophie stimmten zu. Unter der Bedingung, dass ich im Herbst eine Lehrstelle annehme. Wir sind 50 Lehrgangsteilnehmer in einem alten, jetzt enteigneten Jagdschloss. Sogar an die Pflanzen erinnere ich mich, die in unserem verwilderten Park geblüht haben. Rippenfarne, die aussahen wie ein Bündel Aalgräten. Die Akelei, violett, fast schwarz, fast verblüht. Bärtige Glockenblumen und manchmal ein roter Fingerhut größer als ich. Und hier wuchs auch die Türkenbundlilie, die ich so lange gesucht hatte und die ganz anders aussah, als ich dachte. Jeden Morgen, jeden Abend Fahnenappell. Und dann in drei Reihen auf dem breiten Kiesweg. Und vorwärts und die Augen geradeaus und die Augen links und links zwei, drei, dem Morgenrot entgegen. Mit uns zieht die neue Zeit. Hier fühle ich mich wohl. Hier brauchen sie mich. Hier werde ich anerkannt. Hier sind wir freundlich zueinander. Hier ist Hoffnung. Hier haben alle Schläge ein Ende. Hier bin ich nicht einsam. Hier bin ich richtig. Am 5. August 1951 eröffnet der Präsident des Weltbundes der demokratischen Jugend, Enrico Berlinguer, in Berlin die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten für den Frieden. Wir sind 2 Millionen aus mehr als 50 Ländern. Zu unseren Gästen gehören Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Martin Andersen-Nexö und Jorge Amado. Und von Festwiese zu Festwiese getaumelt, umarmt, getanzt, gejubelt. Die ganze Welt ist da. Alles macht Spaß bis zum Wahnsinnigwerden. Eines Sonntags morgens um 8 flog meine Zimmertür auf und kalte Sophie stand an meinem Bett. Pfui Teufel, was stinkt denn hier so? Was hast du denn da auf dem Kopf? Läuse. Wo hast du denn die aufgegabelt? Bei den Weltfestspielen. Die einen haben sich Babys, du hast die Läuse andrehen lassen. Was willst du hier? Mein Koffer. Wir haben beschlossen, dich ziehen zu lassen, wohin du willst. Aber von uns kriegst du keinen Pfennig mehr. Ich habe weder Geld erwartet noch verlangt. Den Koffer. Komm mir nicht so nah mit deinem verlausten Schädel. Sie stand an der Tür und sah zu, wie ich einen Rest Sachen in den Schrank gepackt habe. Dann warf ich ihr den Koffer an den Bauch. Einer unserer Instrukteure sagte, ich soll nachmittags um 3 hinüber in die Landesleitung der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft kommen. Sie wollen dort ein Gespräch führen über meine Zukunft. Du bist entschlossen, nicht mehr nach Hause zurückzukehren. Der Mann, der mich befragt hat, trug ein FDJ-Hemd, obwohl er längst kein Jugendlicher mehr war. Deine Eltern haben dich adoptiert? Ja. Hast du außer diesen Adoptiveltern noch andere Verwandte, Blutsverwandte gekannt oder weißt du von ihnen? Nein. Warum bist du nach Abschluss des Lehrgangs nicht nach Hause zurückgekehrt? Meine Eltern haben mich an meiner gesellschaftlichen Entwicklung gehindert. Wie? Sie wollten mich nicht zur Schule gehen lassen. Man kann auch in einem Betrieb arbeiten. Das ist noch keine Behinderung der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich will genaueres hören. Ich durfte lange nicht in die FDJ eintreten. Meine Eltern sind eben reaktionär. Mein Vater hat mich Kommunistenschwein genannt. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Antikommunist also. Beweise? Er macht doch nichts. Er denkt eben nur so. Beweise, habe ich gesagt. NSDAP? Wehrmachtsangehöriger? Volkssturm? Lies der Westzeitung? Hat er Freunde in West-Berlin? Adressen? Kauft da drüben Zeitungen? Politische Schriften? Fang jetzt bloß nicht an zu heulen. Ich dachte, Sie hätten mich hergerufen, weil es um eine Schule für mich geht. Zuerst muss mal deine Herkunft geklärt werden. Dein Klassenstandpunkt. Ich brauche keine Herkunft mehr. Sabotage? Nie gehört? Bezahlte Agenten des Imperialismus, nie gehört? Ich weiß, mir fehlen noch das Wissen und die Erfahrung, aber ich werde bestimmt eine gute Kommunistin werden. Ich bemühe mich um Aufnahme in eine Landesoberschule und dort werde ich sofort beantragen, mich als Kandidatin der Partei... Ja, das reicht für heute. Folgendes, du wirst über dieses Gespräch mit uns zu niemandem reden. Kein Wort, verstanden? Kein Wort über unsere heutige Aussprache. Zu niemandem. Ich liege im Garten 10 Meter vom Seeufer entfernt unterm Pflaumenbaum, der ein Mirabellenbaum ist. Und weiß nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, warum ich von dem Gespräch niemandem erzählen soll. So langweilige, untätige, nichtssagende Leute. Nicht mal Faschisten sind sie gewesen, kalte Sophie und Karl. Außer, dass sie nichts verhindert haben. Wieso haben die mich so ausgequetscht? Ich fühle mich betrogen irgendwie und weiß nicht weiter. An meinem 16. Geburtstag zog ich ins Internat der Landesoberschule in Waldsiebersdorf. Als ich früh am Morgen ankam, war nirgends ein Mensch zu sehen. Der Bahnhof bestand aus einem verödeten Holzhaus. Ich schlug die Straße zum Dorf ein. Links sah ich 2 Seen liegen, dann ein eingezäuntes Stück Wald, dann eine hohe weiße Mauer. Die Internatshäuser waren ehemalige Villen. Auf der Mauer waren Glasscherben einzementiert. Die Eisheiligen. Hörspiel aus Texten des gleichnamigen Romans von Helga M. Nowak. Es spielten sie, Winnie Böwe. Kalte Sophie, Eva Weißenborn, Karl, Martin Seifert, Concordia, Bärbel Röhl, Mann, Jens-Uwe Bogatke. Musik, Tobias Morgenstern. Bassklarinette, Falk Breitkreuz, Cello, Ulf Burgwart, Akkordeon und Klavier, Tobias Morgenstern. Gesang, Winnie Böwe. Ton: Peter Awar und Wenke Decker. Regieassistenz: Katrin Martin. Hörspielbearbeitung und Regie: Gabriele Bigott. Produktion: Rundfunk Berlin-Brandenburg 2006.